Ein kleines Lied wird immer mit dir auf der Reise sein. Oh, oh, oh, und um die Welt geht das Lied der Liebe, so wie die Schwalbe zieht. Oh, oh, oh, wo du auch bist, immer weiter, weiter zieht mit dir das kleine beide überall finden kann. Und damit allein hat es für uns schon sehr viel getan. Das kleine Lied, es bringt dich wieder zu mir.